kam einst aus der Armut tief, gebückt im grauen Bettelkleid. Hager ihr Antlitz, wo sie lief, sang sie von ihresgleichen Leid. Sie traf auf manches offene Ohr, als sie das Wort geführt von Pein. Und Nächstenliebe schoss empor, voll Mitleid ließ man sie herein. Kaum sie den ersten Teller leert, wird lauter ihre Stimme klang. Und wenig später gut genährt, wandelt sich schnell ihr Schmähgesang. Die alten Mahnen jagt sie fort, sie ist des Teufels, seht es ein. Doch ungehört verhallt das Wort, vieles will man ihr gern verzeihen. Erkannt am Wesen und der Art, an allem, was sie offenbart. Sie blieb sich treu in alle Zeit, wir schufen uns die Dunkelheit. Barmherzigkeit und Toleranz ließen sie viele Jahre blühen. Sie spielte lauter auf zum Tanz und ließ den Hass der Menschen glühen. Ihr Zugefallen zog man aus, niederzuschlagen, wer es wagt. Beim Namen nennt, wer da wohl haust, in unseren Völkern ungefragt. Erkannt am Wesen und der Art, an allem, was sie offenbart. Sie blieb sich treu in aller Zeit, wir schufen uns die Dunkelheit. Sinnt man ihr nach der Freiheit, schnell hängt sie erneut am Stab. Doch wer sie stützt voll Menschlichkeit, liegt bald darauf im kalten Grab. Freudig winkt sie in die Ferne, erntet für ihr Wort Applaus. Verheißt den Völkern neue Werte, an denen sie einst sterben aus. Doch darf man nicht beim Namen nennen, sie und ihresgleichen Wut. Schon bald wird man's erlauben, weil's sowieso kein Mensch mehr tut. Die Lösung gallen, nun halt sucht man, fernab seiner Quelle nur. Wacht auf und fragt euch endlich warum, sie als seid nur Leid erfuhr. Erkennt ihr Wesen, ihre Art, an allem, was sie offenbart. Siegt über das, was sie der Welt gebracht, und enden wird des Volkes lange Nacht. Erkennt ihr Wesen, ihre Art, an allem, was sie offenbart. Siegt über das, was sie der Welt gebracht, und enden wird des Volkes lange Nacht.